لا تبكني أمه وابك بلوات دينا جريحا ما عليه بواكيا. Für was fürchten wir uns heute? Fürchten uns von Gefahr. Ha? Verändern und tun die Religion so leben oder auslegen, wie es dem Kuffar gefällt. Nicht wie es Allah herabgesandet hat. Wenn sie mehr die Geschöpfe fürchten als den Schöpfer. Vor was fürchten wir uns heute? فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصبوا في أنفسهم نادمين. Du siehst diejenigen, in dessen Herzen Krankheit ist. Sie rennen ihnen hinterher. Rennen hinter die Gefahr her. Sie sagen, wir fürchten, dass uns ein Schaden trifft. Kommt euch das ähnlich vor? Kommt euch das bekannt vor? So vielleicht bringt Allah seine die Eroberung oder etwas von sich. Und dann werden sie das bereuen, was sie im Herzen verheimlicht hatten. Das hat Allah vor 1400 Jahren schon bereits im Koran erzählt. Das ist die erste Eigenschaft, die Männlichkeit. Die Männlichkeit, die heute sehr, sehr, sehr selten geworden ist. والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. أزغت يا رسول الله جه مات. Die werden dir nicht sagen, wie Banu Israel zu Musa gesagt haben, geh du und dein Herr kämpft, wir bleiben hier sitzen. Sondern wir sagen dir, geh du und dein Herr kämpft, wir kämpfen mit euch. والله يا رسول الله wenn du mit uns das Meer überqueren willst oder würdest, würden wir alle mit dir überqueren und keiner von uns, kein einziger würde zurückkehren. Das ist As-Sidq. Das ist die Männlichkeit. Die Sahaba haben den Tod geliebt. Die haben den Tod gesucht, weil sie bereit waren zu sterben. Sie waren bereit zu sterben. Dann ging er hin. Da traf ihn Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu. Er sagt, Wahan ya Sa'd! الجنة يا سعد الجنة والله إني لا أجد ريحها دون أحد. قالت آه يا سعد الجنة الجنة والله ich finde ihren Geruch unter dem Berg von Uhud, ihren Duft. Und fing rief an Sa'd ibn Mu'adh erzählt später, er sagt والله يا رسول الله فوالله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل ما صنع. Ich konnte niemals das tun, was er getan hat. Er greift eine ganze Armee an. Sie haben ihn dann gefunden, getötet. Sie sagten, wir fanden in ihm mehr als 80 Wunden. Mehr als 80 Wunden. Und er wurde so schlimm verletzt oder getroffen, er war ja schon getötet, dass niemand ihn wieder erkennen konnte, außer seine Schwester mit der Spitze seines Fingers hat sie ihn erkannt. Das ist As-Sidq. Hat Allah Azza wa Jalla was versprochen? Und hat es erfüllt? Hat es erfüllt? Hat es erfüllt? Hat sie geschrien? Hat sie nach Al-Mu'tasim, den Kalifen in Bagdad gerufen. Und Allah hat es gemacht, dass Al-Mu'tasim, dass ihr Schrei den Mu'tasim erreicht hat.

dass leider in dieser Zeit, in der wir heute leben, sehr mangelhaft geworden ist. Sehr vernachlässigt wurde. Ein Thema, das eine Hauptursache ist für die Erniedrigung, die wir heute leben. Ein Thema, das eine Hauptursache ist, oder dessen Fehlen eine Hauptursache ist, dafür, dass Allah uns nicht siegen lässt. Ein Thema, das eine Hauptursache ist, oder dessen Fehlen eine Hauptursache ist, warum unser Dua nicht angenommen wird. Dieses Thema, meine lieben Brüder, hier ist die Wahrhaftigkeit mit Allah. Die Wahrhaftigkeit, As-Sidqu ma Allah. Die Wahrhaftigkeit mit Allah Azza wa Jal. Heute ist das leider eine Mangelware geworden. Allah Azza wa Jal sagt im Koran: Min al-Mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alayhi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Von den Gläubigen gibt es Männer, die waren wahrhaftig in dem, was sie Allah versprochen hatten. So gibt es welche von denen, die bereits getötet wurden, und andere, die noch warten, die noch leben. Und sie haben nicht verändert. So in dieser Eier gibt es drei Eigenschaften. Drei Eigenschaften, die Allah Azza wa Jal gelobt hat. Die erste Eigenschaft für den Gläubigen sind Männer. Es sind Männer! Männer bedeutet nicht, dass man bestimmte Körperorgane hat oder nicht. Das ist nicht in erster Linie. Rein physisch ja. Aber islamisch gesehen, nein. Ein Mann ist ein Mann in seinen Worten und Taten. Ein Mann ist mit seinem Herzen. Ein Mann fürchtet sich nicht. Vor allem, wenn sein Gegner eine minderwertige, das minderwertigste Geschöpf, das es überhaupt gibt. Vor allem, wenn sein Gegner ein Kafir ist. Vor was fürchtest du dich? Vor was fürchten wir uns heute? Fürchten uns von Kuffar. Ha? Verändern und tun die Religion so leben oder auslegen, wie es den Kuffar gefällt. Nicht wie es Allah Azza wa Jal herabgesandet hat. Allah Azza wa Jal sagt im Koran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wahrlich, wir sandten in jedem Volk einen Gesandten, der predigte: Gebührt der Ibadah für Allah, betet nur Allah an und meidet den Tagut. Meidet jede falsche Gottheit, meidet jeden, der nicht mit Allahs Scharia richtet oder herrscht. Meidet jeden, der Allah den Krieg erklärt. Und was machen wir? Wir rennen hinter Demokratie, Integration und so weiter und so fort von dem Mist des Kuffers. Warum? Jeder Muslim müsste eigentlich wissen, dass Demokratie gar nichts mit Islam zu tun hat. Warum? Demokratie ist die Herrschaft der Mehrheit oder des Volkes durch das Volk. Das heißt, das Volk bestimmt, was erlaubt ist und was verboten ist. Und dieses Recht gebührt im Islam nur Allah. Das versteht jeder Muslim. In der Demokratie, wenn jetzt jemand kommen will und Allah Scharia einführen will, dann fragt er zuerst den Volk, darf ich bitte Allah Scharia durchsetzen? Er fragt den Geschöpfen, ob er die Scharia, die Gesetze des Schöpfers, einführen darf. Das ist ungefähr so, ich komme in dein Haus rein und ich frage dein Kind, das Kleinste, das Baby, darf ich hier die Toilette benutzen? Ungefähr als Beispiel jetzt. Oder darf ich bitte diese Wand abreißen? Dann wird jeder sagen, warum fragst du nicht den Hausbesitzer? Der Hausherr! Und Allah ist der Herr auf seiner Erde und in der ganzen Existenz. So, warum fragst du den Geschöpfen? Jeder weiß das, dass es Kufr ist. Jeder weiß, dass Integration gar nichts mit Islam zu tun hat. Jeder Muslim mit Ehre sagt, was ist das für ein Mist? Ich muss mich in denen integrieren, warum? Bin ich Mist oder was? Die sagen, ja, du bist Mist, du bist schmutzig, du bist zurückgeblieben, ha? Du bist minderwertig. Wir müssen dich jetzt reinigen. Wir müssen dich jetzt hochheben und deswegen musst du dich in uns integrieren. Integrieren bedeutet was? Eine integrierte Speicherkarte. Was ist eine integrierte Speicherkarte? Eine eingebaute Speicherkarte. Das heißt, etwas in etwas zu verschmelzen. Das heißt, du Muslim musst dich in die Deutschen verschmelzen oder in die Österreicher oder in die Engländer. Weil die sind was Besseres, du bist was Schlechtes. Jeder Muslim versteht, dass es Blödsinn ist. Jeder Muslim weiß, dass das Kufr ist, weil Allah hat gesagt, meidet sie. Meidet diese Gesetze. Meidet diese Herrscher. Und dann kommen Leute von den Reihen der Muslime und rufen zur Demokratie auf und rufen zur Integration auf. Glaubt ihr, die wissen nicht, dass das falsch ist? Die wissen das. Aber warum? Weil sie mehr die Geschöpfe fürchten als den Schöpfer. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Du siehst diejenigen, in dessen Herzen Krankheit ist. Sie rennen ihnen hinterher. Sie rennen hinter die Kuffar her. Sie sagen, wir fürchten, dass uns ein Schaden trifft. Kommt euch das ähnlich vor? Kommt euch das bekannt vor? So vielleicht bringt Allah seine Eroberung oder etwas von sich. Und dann werden sie das bereuen, was sie im Herzen verheimlicht hatten. Das hat Allah Azza wa Jal vor 1400 Jahren schon bereits im Koran erzählt. Allah Azza wa Jal hat vor diesen Falschen bereits vor 1400 Jahren gewarnt. Und deswegen die erste Eigenschaft ist, dass man ein Mann ist. Ein Mann, der nicht fürchtet, die Allah die Wahrheit zu sagen und Allahs Urteile umzusetzen. Ein Mann ist eifersüchtig. Ein Mann, einer der Haupteigenschaften des Mannes ist seine Eifersucht. Und pass auf, heute in dieser Zeit, in der wir leben, wird den Kindern in den Schulen beigebracht, dass Eifersucht was Schlimmes ist. Dass Eifersucht was Schlechtes ist, eine schlechte Eigenschaft. Ich kann mich erinnern, ich war einmal auf Besuch bei einem Bruder und der saß beim Lernen. Und ich, aus Neugier, bin aufgestanden, stand hinter ihm und habe gesagt, was lernst du da? Komm, ich lerne mit dir. Wir setzen, wir lernen gemeinsam. Auf einmal steht in dem Buch, in dem Schulbuch, gute Eigenschaften, schlechte Eigenschaften. Gute Eigenschaften ist Liebe. Das. Schlechte Eigenschaften, Hass. Neid. Eifersucht. So wird den Kindern beigebracht, dass Eifersucht wie Neid ist. Warum bist du neidisch? Jemand guckt sich deine Frau ein bisschen an. Teile mit ihm. Warum bist du neidisch? Sogar wenn er mit ihr in die Kiste steckt. Warum bist du neidisch? Ja, ach, ich lerne teilen. Warum bist du so egoistisch, dass du nicht einmal deine Frau mit deinem Nachbarn teilen willst? So wird das den Kindern von klein auf beigebracht, damit die Männlichkeit ihnen entzogen wird. Warum? Ist ja nur deine Frau, ja. Ist nur deine Frau. Sei nicht neidisch. Sei nicht eifersüchtig. Das hörst du immer wieder in den Filmen, in den Fernsehern. Sei nicht eifersüchtig. Oder die Frau trennt sich von dem Mann. Warum? Er ist eifersüchtig. Subhanallah. Ja? Da beginnt das schon. Aber ein Muslim ist eifersüchtig auf seine Familie, auf seine Mutter, auf seine Schwester, auf seine Frau. Und er ist eifersüchtig auf Allahs Religion. Und er ist eifersüchtig auf die Umma. Er ist eifersüchtig. Eifersüchtig bedeutet, dass er sein Blut kocht, wenn jemand diesen Sachen nur anrührt, nur anschaut. Sein Blut kocht, wenn jemand seine Schwester, seine Mutter, seine Frau anschaut. Sein Blut kocht davor, wenn Allahs Gesetze unter den Füßen sind. Sein Blut kocht, wenn man Allahs Gesetze verändert. Sein Blut kocht, wenn die Ulama, wenn die Gelehrten, wenn die Mujahideen in den Gefängnissen geworfen werden und gefoltert werden. Sein Blut kocht, wenn er die Fotos von Abu Ghraib und Guantanamo anschaut. Sein Blut kocht, wenn er zusieht, was in Syrien heute passiert, was in Jemen heute passiert. Dann kocht sein Blut, was in Ägypten heute passiert. Dann kocht sein Blut. Dann raubt ihm das den Schlaf. Wenn er zusieht, wie die Tarut-Soldaten in Ägypten zum Beispiel eine Frau, eine verschleierte Frau mitten auf der Straße zehren, zu zehnt und prügeln auf sie ein und dann ziehen sie sie aus, nackt. Da kocht sein Blut! Weil er stellt sich in diesem Augenblick vor, vielleicht ist das meine Frau. Er stellt sich vor, das wäre seine Frau. Das wäre seine Mutter. Das wäre. Seine Schwester. Und sie ist seine Schwester. Dann kocht sein Blut. Dann kann er nicht mehr ruhig sitzen. Dann kann er nicht seine Kinder genießen und seine Frau und sein Leben einfach so leben. Geld nicht mehr! Aber was wir heute in der arabischen Welt vor allem hören, oder Schudachli, was kümmert mich das? Geh neben der Wand, damit sie nicht auf dich fällt. Sei leiser, die Ohren, die Wände haben Ohren. Das hört man. Und deswegen, das war, weil diese erste Eigenschaft nicht vorhanden ist, entzogen wurde, die Männlichkeit. Wallahi, sogar die Kuffare in der Jahiliya wären wegen solcher Bilder aufgestanden. Die Kuffare in der Jahiliya hatten mehr Eifersucht und Mut als manche Muslime heute. Mehr Männlichkeit. Deswegen, diese erste Eigenschaft, wenn ich zusehe, wie in Syrien ein 5-jähriges Kind oder ein 7-jähriges Kind abgeschlachtet wird von den Rafida, von den Schia, dann stehe ich in der Früh auf und sage, Schia sind unsere Brüder. Schia gehören, das ist die 5. Rechtsschule im Islam. Ja? Jeder weiß, dass Schia nichts mit Islam zu tun hat. Gar nichts. Das weiß jeder. aber warum? Die Interessen. Vielleicht will er sich einen Teppich kaufen oder. Deswegen? Das ist die erste Eigenschaft, die Männlichkeit. Die Männlichkeit, die heute sehr, sehr, sehr selten geworden ist. Und die zweite Eigenschaft ist die Wahrhaftigkeit. Die Wahrhaftigkeit mit Allah Azza wa Jal. Ja Allah, wie oft haben wir das gemacht? Machst du Dua, bist im Sujud, sagst ja Allah, gib mir das und das und das. Oder gewähre oder wehre von mir das und das ab. Und ja Allah, ich verspreche dir das und das. Und der weiß ganz genau, dass er das nicht machen kann, beziehungsweise nicht machen wird. Wie oft haben wir das gehabt? Wie oft? Wir versprechen Allah in solchen Sachen. Und wir lügen dabei. Wir glauben. Und wir betrügen. Betrügst du Allah? Allah, du betrügst nur dich selber. Die Wahrhaftigkeit mit Allah Azza wa Jal. Deswegen hört euch diese schöne Geschichte an. Anas radiallahu anhu überliefert. Er sagt, Raba al-Nadr, Anas ibn al-Nadr, an Yawmi Badr. Anas ibn al-Nadr war abwesend in der Schlacht von Badr. Warum? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er ausgerückt ist, ist nicht ausgerückt zum Kampf. An jenem Tag. Und Badr war die erste Schlacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ausgerückt, um die Mushrikin, eine Karawane, eine Handelskarawane, auszubeuten. Ghanima zu machen. Weil ihr Geld, weil er ein Kafir ist, sie haben Allah azza wa jal bekämpft. Das ist das Geld, verdienen sie nicht. Weil sie auch sehr viel von den Muslimen schon ausgeraubt hatten. Ja? Weil das grundsätzlich ist ihr Geld und Blut halal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ausgerückt mit 314 Sahaba. Und dann Abu Sufyan, der die Karawane anführte, hat davon gehört. Er hat immer hat Angst gehabt, immer wenn er zu Medina in die Nähe kommt, hat er Spione ausgeschickt. Auf jeden Fall bekam er die Nachricht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam rauskam. Er änderte seine Route und schickte zu Quraysh, bittet um Verstärkung. Quraysh in Mekka haben 1000 Mann gesammelt und sind Richtung Medina ausgerückt. So hat sich alles geändert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß, setzte sich hin und sagte, Ashiru alayya ayyuhannas, beratet mich, o Menschen. Warum? Und dazu kommen wir gleich. Ashiru alayya ayyuhannas, faqama Abu Bakr. Abu Bakr ist aufgestanden, hat Gutes gesprochen. Der Prophet sagt, setz dich, Abu Bakr. Dann steht Umar, setz dich, ja Umar. Dann hat Sa'd ibn Mu'adh von den Ansar verstanden. Sagt, وَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, als würdest du uns meinen. Er sagte, ja. Warum? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte mit den Ansar ausgemacht, in Bay'a, dass sie ihn nur innerhalb Medina beschützen. Jetzt sind sie außerhalb von Medina. Und deswegen will er von ihnen wissen, wo stehen sie genau? Er sagte, ja, Rasulallah. Imdi. فَوَاللَّهِ لَنَّقُولَ لَكَ كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكننا نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. أزغت يا رسول الله جه متى. Wir werden dir nicht sagen, wie Banu Israel zu Musa gesagt haben, geh du und dein Herr kämpft, wir bleiben hier sitzen. Sondern wir sagen dir, geh du und dein Herr kämpft, wir kämpfen mit euch. Wallahi ya Rasulallah, wenn du mit uns das Meer überqueren willst oder würdest, würden wir alle mit dir überqueren, und keiner von uns, kein einziger würde zurückbleiben. Das ist As-Sidq. Das ist die Männlichkeit. So, auf jeden Fall, die Schlacht von Badr war vorbei, die Muslime siegten. Anas ibn al-Nadr, der zurückgeblieben ist, das war sehr schwer zu ertragen für ihn. Und er sagte, erste Schlacht des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und ich war nicht dabei. Wallahi! لا إن أشهدني الله موقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. Will Allah mich inshallah in einer anderen Schlacht teilnehmen lässt mit dem Prophet صلى الله عليه وسلم, dann wird Allah sehen, was ich tue. Und er fürchtete mehr zu sagen. Er hat Angst gehabt, etwas mehr zu sagen. Dann kam die Schlacht von Uhud. Und als die Schlacht von Uhud passierte, und wir wissen alle, was dabei passierte, wo die Bogenschützer runtergegangen sind, Khalid ibn Walid drehte sich um in den Rücken der Muslime. Als das passierte und Chaos passierte, schaute Anas ibn al-Nadr radiallahu anhu und sagte, Allahumma inni a'tadiri ilayka mimma fa'ala ha'ula. Allahumma inni a'tadiru ilayka. Oh Allah, ich entschuldige mich für das, was diese taten. Er meint die Sahaba. Und ich sage mich los von dem, was diese tun. Er meint die Kuffar und Mushrikin. Dann ging er, griff er an. Da traf ihn Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu. Er sagt, Wahan ya Sa'd! Al-Jannatu ya Sa'd! الجنة والله إني لا أجد ريحها دون أحد. زاد آه يا سعد الجنة الجنة والله ich finde ihren Geruch unter dem Berg von Uhud, ihren Duft. Und fing griff an. سعد بن معاذ erzählt später, sagt والله يا رسول الله فوالله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل ما صنع. Ich konnte niemals das tun, was er getan hat. Er hat die ganze Kraft, eine ganze Armee an. Sie haben ihn dann gefunden, getötet. Sie sagten, wir fanden in ihm mehr als 80 Wunden. Mehr als 80 Wunden. Und er wurde so schlimm verletzt oder getroffen, er war ja schon getötet, dass niemand ihn wieder erkennen konnte, außer seine Schwester mit der Spitze seines Fingers hat sie ihn erkannt. Das ist As-Sidq. Er hat Allah Azza wa Jalla was versprochen und hat es erfüllt. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei der Ghazwa von Badr war, dann sagte er, ma min rajulin يقاتلهم اليوم صابرا محتسبا الا ادخله الله الجنه. Er sagte, kein Mann bekämpft sie heute geduldig und rechnet seine Belohnung bei Allah, außer dass Allah ihn in Jannah eintreten lässt. Dann sagte Amr ibn al-Hammam radiallahu anhu, Bachim, Bachim. Das ist so ein Wort bei den Arabern für Verwunderung, wie wow heute auf der Straße. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hat dich dazu gebracht, Bachim Bachim zu sagen? Er sagte, la wallahi ya Rasulullah, illa raja'a nakuna min ahliha. Nein, ya Rasulullah, außer, dass ich hoffend bin, dass ich von deren Leuten, von den Leuten des Paradieses werde. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, anta min ahliha. Du bist von den Leuten des Paradieses. Amr ibn al-Hammam, der gerade die Botschaft bekommen hat, dass er von Ahlul Jannah ist, holt sich ein paar Datteln raus und fängt an, sich zu essen und sich zu stärken. Und dann schaut er sich die Datteln an und sagt, Wallahi, la in hayitu hatta akula hadihi thamarat, innaha la hayatun tawila. Wallahi, wenn ich noch lebe, bis ich diese Datteln esse, diese Datteln, nicht bis ich diese Wohnung und diese Frau heirate und diese Karriere mache. Nein, bis ich diese Datteln esse. Wallahi, dies wäre ein langes Leben. hat die Datteln geworfen und griff an und kämpfte, bis er getötet wurde. Das ist Wahrhaftigkeit mit Allah Azza wa Jal. Leute, die nicht nur gesprochen haben. Und deswegen damals, wenn die Muslime gesprochen haben, hat man ihre Worte ernst genommen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، als damals in der zweiten Ära eine muslimische Frau in Amuria geohrfeigt wurde, gefangen genommen wurde, nur geohrfeigt, nicht vergewaltigt, nicht entblößt, nur geohrfeigt, hat sie geschrien, Mu'tasima! Hat sie nach Al-Mu'tasim, den Kalifen in Bagdad gerufen, und Allah hat es gemacht, dass Al-Mu'tasim, dass ihr Schrei den Mu'tasim erreicht hat. Dann sagte Wallahi, Mu'tasim war durstig, hat gefastet, wollte die ganze Zeit trinken. Als er diese Nachricht gehört hat, hat gesagt, das Wasser hingelegt und sagt, wenn ich zurückkomme, trinke ich. Lange Geschichte, kurzer Sinn, hat eine Armee angeführt, hat die ganze Stadt angegriffen, hat die zwei Türme in der Stadt vernichtet und zerstört und hat sie befreit. Das war Männlichkeit in erster Linie. Und Eifersucht über Allahs Religion. Und über Allahs und über die Muslime. So, wer, wo ist heute Al-Mu'tasim? Wie viele Schwestern sitzen in den Gefängnissen? Wie viele Schwestern werden auf der Straße entblößt und angegriffen? So seid wahrhaftig mit Allah Azza wa Jal. Seid wahrhaftig und hört auf zu reden. Hört auf zu reden! Auf Arabisch sagt man, قلنا وأصغى السامعون طويلة خلوا المنابر للسيوف قليلة. Wir haben gesprochen und die Leute haben lange zugehört. Lass die Manaber ein bisschen für die Schwerter. Hört auf zu reden und lasst Taten sprechen für euch. Unterstützt die Muslime, die unterdrückten Muslime auf der ganzen Welt. Unterstützt sie in Syrien. Unterstützt sie in der Nähe in Jemen. Unterstützt sie in ganz Jemen. Unterstützt sie im Irak. Unterstützt sie in Shishan, unterstützt sie in Afghanistan, unterstützt sie in Kaschmir, unterstützt sie überall, unterstützt die Muslime überall, denn die Muslime werden heute abgeschlachtet und Muslime sind heute weniger wert als ein Schaf. اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما والله لا سنس دي واحد سواحد سين Und lass uns sie folgen und lass uns die Falschheit als Falschheit sehen und lass uns sie folgen. O Allah, unterstütze die Muslime. يا الله unterstütze die Muslime und lass sie siegen, يا رب العالمين. Unterstütze die Muslime in Syrien. Unterstütze die Muslime in Damaj und Yemen. Unterstütze die Muslime in Irak. Unterstütze die Muslime in Afghanistan. Unterstütze die Muslime in Waziristan. Unterstütze die Muslime in Kashmir. Unterstütze die Muslime im Maghrib al-Islami. Unterstütze die Muslime in Somal. Unterstütze die Muslime überall, يا رب العالمين. O Allah, gewähre uns den Sieg, ja Rabbal Alamin, über deine Feinde, ja Karim, ja Azim. Oh Allah, befreie unsere Schwestern, die in den Gefängnissen der Tawarit und Kuffar und Murtadin sind, ya Rabbal Alamin. Befreie um Musaifillah al-Ansariya, und befreie um Ubaida, und befreie um Muhammad, und befreie Hilak Sayr, und befreie um Adam al-Majati. يا رب العالمين والله بفرايا unsere Schwestern die in Gefängnissen sind يا رب العالمين والله lass diese Umma aufwachen والله lass diese Umma aufwachen والله lass diese Umma aufwachen يا كريم يا عظيم والله gewähre uns die Wahrhaftigkeit mit dir يا كريم يا عظيم بفرايا unsere Mashaykh die in den Gefängnissen der Tawagit und Murtadin und Kuffar يا رب العالمين بفرايا unser Sheikh Abu Muhammad al-Makhdisi und unser Sheikh Abu Qatada und unser Sheikh Abu Hamza und unser Sheikh الخضير والخالدي وناصر الفهد und alle Zaire und Hamid und alle unsere Schüler, ja Rabbal Alamin, befreie unsere Brüder und Schwestern in den Gefängnissen, ja Karim, ja Azim, befreie unsere Brüder und Schwestern in den Gefängnissen, sind ja Karim, ja Azim, befreie unsere Brüder und Schwestern in den Gefängnissen, ja Karim, ja Azim. O Allah, vernichte jeden Heuchler und jeden, der diese Religion unsere Muslime was Schlimmes antun will, ja Karim al-Azim. Beschütze uns und bewahre uns und gewähre uns deinen Sieg, ja Karim al-Azim. Amin, Amin, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru Allah yadhkurkum wa shkuruhu ala ni'amihi yazidukum. Wa la dhikru Allah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqim as-salah.